Also komm mit mir mit auf die Party durch die Nacht. Einen Ort, an dem die Sonne immer lacht. Wir tanzen zu zweit, Partyfieber, seid bereit. Hin und her, auf und ab die ganze Zeit. Es geht los, Stata, King Go Go, Superstar. Die Partyton, ihr seid dabei. Was so leicht wie 1, 2, 3. Hände in die Luft und ab geht's. Seht, wie die Welt sich um uns dreht. Hier überall in jeder Stadt. Go Go Fieber, you don't stop. Die Sonne immer lacht. Wir tanzen zu zweit, Party.